eines Rettungsdienstes. Nach ihrer Einschätzung habe niemand an Bord den Absturz überlebt. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Islamabad. Weil es immer mehr Studienanfänger gibt, wollen Bund und Länder mehr Geld in die Hochschulen investieren. Das haben die Wissenschaftsminister in Berlin vereinbart. Einzelheiten soll eine Arbeitsgruppe aushandeln. Im vergangenen Jahr hatten sich fast 516.000 junge Menschen neu für ein Studium eingeschrieben. Das waren über 20% mehr als ursprünglich erwartet. Das freut den Finanzminister. In den ersten 3 Monaten des Jahres haben die Steuereinnahmen in Deutschland deutlich zugenommen. Laut dem Bundesfinanzministerium haben Bund, Länder und Gemeinden im ersten Quartal dieses Jahres rund 130 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Das sind rund 6% mehr als im Vergleichsquartal 2011. Mainz 05 und der VfL Wolfsburg eröffnen am Abend den 32. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Wolfsburg hat noch eine geringe Chance auf einen Europa-League-Platz und Mainz kann den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Hummel, dem Tri-AG-Autohaus im Gewerbegebiet Kippenheim. Renault, Dacia und über 400 hervorragende Gebrauchtwagen. www.tri.ag. Hallo Autofahrer, ein bisschen ist noch was los. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe Nord und Bruchsal. Unfall, die linke Spur ist blockiert. 6 Kilometer stockender Verkehr. Dann im weiteren Verlauf zwischen Waldorf-Wiesloch und Dossenheim 10 Kilometer stockender Verkehr. Geht's noch auf die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen den 3 Karlsruhe und Karlsbad. Unfall, linke Spur blockiert, 3 Kilometer stockend. Und geblitzt wird auf der B33 Höhe Biberach, Fahrtrichtung Offenburg. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Ich bin Volker Frank, schönes Wochenende und jetzt heißt es tatsächlich Party, Party, Party! Let's get ready for the ultimate party song! Are you ready to party? Also Charlie, du solltest jetzt nicht durchdrehen. Hier kommt euer Alter. Funky, Dunky, Disco, Papa. Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen in der billigsten Show der Welt. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrscher! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. We'll be right back. und hetzen und heizen. Wir gleiten, wir folgen, verfolgen, wir fliegen, wir fluchen. Wir haben da was für Sie. Wir leben, wir schweben. Wir müssen die Welt retten. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, ramalam, ramalam, ding dong. Ramalam, ramalam, ramalam. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Größer, besser, packender. Also der da. Nein, der da. Hit Radio. Einfach nur. Wouldn't it be good to be on your side?

Ja, hier geht's mit Volldampf ins Wochenende. Wir haben wieder jede Menge Spaß. Die dicksten Songs, die es überhaupt noch gibt. Die wollen mehr Action. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen die ganz große Show. Die extra Portion Action. Blockbuster. Yeah. Jahr 1930, das ist der Power 1 Wochenende. Willkommen. Letzte Woche hatte mir bei den 90ern so viel vorgenommen, ich bin gar nicht rumgekommen. Deswegen haben wir heute noch ein Nachbeben der 90er, sozusagen. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die doofe Witzige. Ich hatte ein bisschen gewartet, weil hier Children Spezial läuft von Robert Miles. Jetzt wollen wir uns erstmal den Blondinen zuwenden. Und zwar einen ganz krassen Fall. Wie beschäftigt man die Blondine mehrere Stunden? Nachtschwimmer, das geht ganz einfach. Ich schreibe auf ein Blatt hinten und vorne drauf, bitte wenden. Das fängt hier gut an. Oder was macht die Blondine, die ihr vor einem leeren Blatt, weißen Blatt Papier sitzt? Sie studiert ihre Rechte. Ja, ist es schon gut. Komm, wir legen noch einen drauf. Kommt die 17-jährige Blondie aus der Schule nach Hause und sagt, Mami, Mutti, heute sind wir alle untersucht worden vom Arzt. Stell dir vor, nur noch eine ist Jungfrau. Was? Und das bist du, mein Kind? Nein, die Lehrerin. Hey, Nachtschwärmer. Es ist schon gut. Ruhe. Das ist der Power ans Wochenende. Ein Gaudi muss sein. Ein Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Und nun lustig, lustig. Ein Gaudi muss sein. Douglas. Kung Fu Fighting. Gleich 19.39 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Transforming. Let's go. Light of night. Light of night. Know this. Radio O. When you want to have a party, Jay's Music Entertainment. The music you need. Nicht fragen. Wieso nicht? Einschalten. richtig schön hier nach Schwemmer. Mein Freund und größter Damenschuhverkäufer ist nicht hier. Noch nicht. Okay, jetzt kommen die ersten paar wichtige Hinweise. Oh, die Hinweise, die jetzt kommen, sind wichtig? Dann werde ich jetzt extra gut aufpassen. Werbung. Ja, dranbleiben, Leute, ich zähle auf euch. See you. Studio K in Haslach feiert 150 Jahre. So alt, aber immer topmodern. Jetzt auch im Zell am Hammersbach und in Ettenheim im Family Center. Neueste Outfits auch immer unter shop.studio-k-online.com. 150 Jahre Studio K. Markenmode für Damen, Herren und Kinder in Haslach, Waldkirch, Zell und in Ettenheim. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. LoveSelection.de. Finde den perfekten Partner. Ich habe ihn angeguckt und wusste sofort, Marie, der ist es. Der hat den totalen Durchblick. Und dann hat er ihm dieses Riesenscheibending da. Gesucht, gefunden. Der Citroën C3 Selection mit extra großer Zenit-Windschutzscheibe, Parkassistent und vielem mehr. Ab 119 Euro im Monat. Übrigens, alle Citroën-Modelle gibt es mit 0% Finanzierung. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Weinparadies Ortenau. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Weinen und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet unter weinparadies-ortenau.de. Ihr Garten bräuchte mal wieder etwas Pflege? Dann nichts wie hin zu Ihrem Turmbaumarkt, denn da gibt's jetzt ab 50 Euro Einkauf eine Gartenschere gratis und ab 100 Euro sogar noch ein Drucksprühgerät. Geschenkt! Nur heute von 20 bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Märkten und nur solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Na, hatten Sie bei Ihrem letzten Einkauf auch Parkplatzprobleme? Wurden Sie schlecht beraten? Und haben nichts gefunden? Dann kommen Sie lieber gleich nach Aachen, denn hier finden Sie genau das, was Sie suchen. Aachen, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Und nun die aktuelle Verkehrslage. A7 Stau ohne Ende. A9 Stau ohne Ende. A21 Stau ohne Ende. Dann lieber Schnäppchen ohne Ende. Nur bis Sonntagnacht. Viele reduzierte Tickets ab 29,99 Euro. Schnell buchen auf germanwings.com oder in Ihrem Reisebüro. In einer Küche sollte man nicht nur arbeiten. Man sollte sich zu Hause fühlen. Wir verbinden Funktionalität und Wohnkultur. Jilk. Küche und Wohnen. Wir gestalten Ihr Zuhause mit unserer Kreativität und Leidenschaft. Jilk, Küche und Wohnen in Zell am Hammersbach. Nur bis Sonntagnacht. Tickets ab 29,99 Euro auf germanwings.com. Peugeot Rot in Aachen und Hitradio Ohr feiern den neuen Peugeot 208. Genießen Sie bei Cocktails und Ihrer Lieblingsmusik eine einzigartige Party. Hier hat gute Laune Programm. Gewinnen Sie bei unseren Gewinnspielen viele tolle Preise. Ja. Unter anderem viermal eine Woche den neuen 208 bei der Hitradio Ohr Showroom Party am 21. April ab 20 Uhr in Ihrem Peugeot Autohaus Rot in Aachen von Dreisstraße 47. Und am Sonntag feiern wir ab 11 Uhr in Oppenau und Offenburg. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ah, Nachtschwärmer. Das Partywochenende steht bevor. Heute ist wieder Super Party Time im Codex, ganz klar. Und zwar Abi-Spezial, Wodka Lemon 1,50, Warsteine 1 Euro bis 24 Uhr. Yeah. DJ Matrick und Johnny F. am großen Club, DJ Tom und Abi Band im kleinen Club. Er nennt sich Black Forest, genau. Codex Club in Aachen. Wow. Und morgen Samstag, Nachtschwärmer. Ist der Hitradio Party Nacht in Aachen. 17 Kneipen, 17 Veranstaltungen. Unter anderem auch im Codex. Im großen Club ist der Manuel Kempf alias DJ Matrix und ich bin im kleinen Club Black Forest. Morgen Samstag. Wir feiern ganz klar. Codex Club in Aachen. Dann schon eine Woche später, Freitag, 27. April, nach Schwimmer, Codex Next Topmodel. Ladies, das hättet ihr gefragt. Meldet euch an. Ab 16. Action- und Fotoshooting mit Starfotograf Michael Reeder. Am Freitag, den 27. April. Dann noch allen schönen Dank, die vergangenen Samstag in Kehl-Sundheim waren. Da war ich ja mit Schnucki zusammen in der Halle. Dankeschön. Preparados para despegar. Todos a bordo. Quiero que todos sepan una cosa. Moito bello, moito bello. Juro que se cagarán en los pantalones. ¡Levántense! Onkel für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel auf dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Deine Mutter hat gesagt, pack nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Eckstein. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Kaball und Remi, Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Kaball und Remi, Demi. Krawall und Remi Demi, das haben wir hier am Wochenende ohne Ende. Die Boxen von meinem Vater nehme ich mit in die Sauna. Ich mache einen Aufguss mit der Hausbar und dann dreh ich lauter. Ja, Krawall und Remi Demi. Oh, er ist da, er ist da. Er ist da. Al, wie ist deine Laune heute? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Oh, oh, oh, oh, oh. Er ist wieder nicht gut drauf. Al, was ist denn? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Bitteschön. To the maximum. Music nonstop. What we're gonna do right here is go back. Non-stop music. I told these niggas I was coming back to bust their ass. Okay. Remix. Don't this shit make a nigga wanna... King they be coming, cause they know how to guard it. Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas saluting and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas just clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Wait, no, now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. Come on, see we get making hot, the chicks that come out they clothes. That's when they get it. Mommy already know I suppose. Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. Through the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, while she trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her jump. When I come, I be doing it and doing it well. Then I beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell of the sex, bringing on a Chanel. Turn it up, then they try to walk with his crutch, don't know what to tell. Come on. How a nigga got any butt, made everything jail. Come on. Got a chicken wild like a nut, she blowin' my spell. Come on. Can't get enough of the kid, I put her under my spell. What? No, but how did mommy move it along? If you know you're about it, then get to removing your thong. To the whip and back of the truck, it's where you belong. After the yak, you see the type of raunchy shit that turn be on. Turn it up, street niggas just strike it because my movement is strong. Come on. See my money is long. All my bitches is with me. See how they singing the song. Look how we get in the stick and we be picking them long. I let them dazu, hä? Affengeil. Chris Cross, House of Pain, Busta Rhymes, alles ist da drin. Hier geht's ins Wochenende. Hey, wer hat das Radio ausgemacht? Wer war das denn? Finger weg vom Radio. Denn wir wollen, dass du einschaltest. Oh, money in the bank for the tools. Plus I gotta keep enough letters to support this shoe. Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin Leach will get jealous. Half a million for the stool. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your belt and home. Willkommen Nachtschwämmer, hier geht's ins Wochenende. Ich habe gerade versucht zu ergründen, warum mein Freund Erle da so mies drauf ist. Also wirklich, Erle. Vielleicht weiß es seine Frau. Peggy, was gibt's? Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt, um die Wahrheit zu sagen. Das wundert mich nicht. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie! Jetzt machen wir einen kurzen Abstecher in die Werbung. Und gleich kommen wir zu unserer Werbung. Aachen, festhalten. Die Hitradio-Ohr-Partynacht kommt nach Aachen. Überall Musik und Party, ganz Aachen ist da unterwegs. Samstag, 21. April. Live-Bands und DJs in 18 Locations. Tickets für 8 Euro in allen teilnehmenden Kneipen. Der Pflichttermin am 21. April. Viel Spaß wünscht die Winzergenossenschaft Wald-Ulm. Wald-Ulmer Weine, weil es einfach schmeckt. Und nun die aktuelle Verkehrslage. A7 Stau ohne Ende. A9 Stau ohne Ende. A21 Stau ohne Ende. Dann lieber Schnäppchen ohne Ende. Nur bis Sonntagnacht. Viele reduzierte Tickets ab 29,99 Euro. Schnell buchen auf germanwings.com oder in Ihrem Reisebüro. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Sie suchen Spiel und Spaß, Billard, Internet Lounge und neueste Spielautomaten, aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg, Marlener Straße und Werner von Siemens Straße. Magic Casino. Nur bis Sonntagnacht. Tickets ab 29,99 Euro auf germanwings.com. Vom 13. bis 22. April erwartet Sie ein spannendes Programm in Lechzers am Arlberg. Genießen Sie Firn, Wein und das Oberlecher Frühlingsfest zum Saisonfinale. Lechzers. Mehr Raum, mehr Zeit. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Achern. Opel feiert 150 Jahre. Und nicht nur das. Beim ADAC-Werkstatttest 2011 haben alle getesteten Opel-Werkstätten die volle Technikpunktzahl erzielt. Wir feiern, Sie profitieren. Jetzt der Gratis-Profi-Check plus Opel-Original-Scheibenwischer für nur 7,99 Euro. Der Original-Opel-Service. Bestnoten, Bestpreise. Bis zum 30. April beim teilnehmenden Opel-Service-Partner. Opel. Wir leben Autos. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Da bin ich wieder. Are you erkannt. DJ Panda, It's a Dream. Ah, schon über 10 Jahre alt oder knapp noch älter, aber immer noch super stark. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen, Nachtschwärmer. Achtung, Männer, stillgestanden. Sir, ja, Sir, nein, Sir. Achtung. Ja, Sir. Macht Spaß? Ja, Sir. I can feel the sunlight. I love the morning sunlight. I can feel the sunlight. After this party tonight, you turn crazy skies into blue. Kann DJ Antoine, den haben wir ja persönlich kennengelernt. Der war ja neulich am Ostermontag im Codex, klar. Ein starkes Programm und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, three. Auf Maximum. Euch von allein.

um 20.30 Uhr. Ja, mal 9. Willkommen, Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Ja, wissen wir ja schon. Da kommt jetzt so ein Deichkind-Spezial. So, doofe Witze, darf ich nur einen blondinenmäßig nachreichen? Gut. Wie nennt es sich, wenn sich eine Blondine Oropax in die Ohren steckt? Das nennt man Hohlraumversiegelung nach Schwärmer. Dieses Wochenende, Bitch, machst du mit. Guck dich hoch. Ich hab's bei sämtlichen Blondinen verschissen, da bin ich mir sicher. Guck dich hoch. Pass dich an. Aber ist alles nur Spaß, ja? Guck dich hoch. Halt die Schnauze frisch ans Werk. Aufgebraucht, abgeraucht, ausgetauscht. Guck dich hoch. Kompakt im Meeting, noch ne Schippe drauf. Guck dich hoch. Yoga-Kurs, abgesagt, reingekloppt. Guck dich hoch. Geht der Job, ja mein Gott, tu als ob. Bück dich hoch. Es gab ja mal so eine richtige Blondinenzeit nach Schwärmer. Da bin ich voll eingestiegen. Und darauf, vor der, war ja die Manta-Zeit. Genau. Da gab es auch unendlich viele Witze über den Opel Manta. Und daraus sind übrigens die Blondinenwitze entstanden. Und ich hatte sogar mal in Neuried-Altenheim eine riesen Manta-Party. Könnt ihr auf meiner Seite charlie2000.de das Video sehen. Ja, bitte ich auch. Dann kam später mal die Trabi-Zeit. Das hat man auch unmöglich drüber hergezogen. Und das ist nur ein Stichwort, komm. Wie heißt Trabi auf Französisch? Carton de Blamage. Carton de Blamage, ja genau. Oder wie verdoppelt man den Wert des Trabi? Einmal voll danken. Yes. Dankeschön, das reicht. Das ist der Power ins Wochenende. That's true. Schönste Land in Deutschlands Gaun, das ist mein Wannerland. Bye. mein Wanderland, du edle Perle im deutschen Land, deutschen Land. Frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, mein Wanderland. Alt Heidelberg, du Feine, nur Stadt an Ehrenreich, am Neckar und am Rheine, keine andere kommt dir gleich. Mein Bannerland. It's Party Time. Party! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. When the drums get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Dance with the. Jetzt gehen wir in die 90er, auf die Tanzfläche der 90er. Nation with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Dance with the drums get loose, I hit the floor directly to the roof. Get loose. My love is house. My love. 90er Spezial bei Charlie 2000. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Das sind schon wieder ein paar Mails da. Nachtschwärmer, die hätte ich fast vergessen. Der Matthias aus Rheinau. Grüß alle Nachtschwärmer in Rheinau und ganz besonders den Sandro Förster, der heute nämlich Geburtstag hat. Ja, Gratulation. Dann hat er der Daniel Wächter gemailt. Ich grüße alle KSC-Fans, die am Sonntag im Stadion sind. Kommt, es geht um alles. Grüße auch an Thomas Kuderer und FM Kompakt sowie den Hirsch in Kappel Rodeck. Euer Essen ist lecker. Aha. Daniel Wächter aus Karlsruhe, Durlach. Ja, Sash. Stay. Da könnte ich ja gerade so weitermachen. Aber jetzt kommt erstmal die Werbung. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! LoveSelection.de. Finde den perfekten Partner. Wir haben ihn. Was ein Schnuckelchen. Typisch Franzose. Ich liebe es, wenn er mich so anschaut. Und ich, wenn er mir so sanft ins Ohr haucht. Mit seiner Klimaanlage. Gesucht, gefunden. Der neue Citroën C1 Selection mit Klimaanlage, CD-Radio und vielem mehr schon ab 89 Euro im Monat. Übrigens, alle Citroën-Modelle gibt es mit 0% Finanzierung. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Achern. Hier auf Hit Radio Ohr. Wahnsinn, ich will jetzt abgehen, so richtig durchdrehen, uns alle feiern sehen. Extra B. Hit Radio Ohr feiert mit euch Deutschlands größte Abi-Party am 28. April in Offenburg. Ein Muss für alle Partyfans. Zwei Partyfloors mit den Top-DJs Finger und Kadel, Bifisto, X-Ray, Matrix und vielen anderen. Lasershow und modernste Soundtechnik, jede Menge Aktionen und Bus-Shuttles aus der ganzen Ortenau. Sei dabei. 5000 Tickets sind am Start. Erhältlich im Vorverkauf an allen Ortenauer Gymnasien und den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Weitere Infos auf www.extrabi.de. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Aber es war nicht nur das Lächeln. Es waren ihre Zähne. Strahlend weiß und einfach perfekt. Und das war ihr kleines Geheimnis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Noch in dieser Nacht erzählte sie mir alles über diese außergewöhnliche Zahnarztpraxis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Die Spezialisten für Lösungen der modernen Zahnheilkunde. Da finden auch Sie Ihr schönstes Lächeln. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie's. Peugeot Autohaus Rot, offizieller Partner des Codex Clubs. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Hi, ich bin der Jonas. Ich ziehe mir alles aus dem Netz. Meine Musik, meine Klamotten und jetzt sogar meine Wurst und mein Fleisch. Bei der Metzgerei Martin Meier in Sassbach-Walden. Die haben einen Online-Shop und schicken mir die Ware sogar nach Hause. Und wenn ich meiner Schnitte was richtig Geiles kochen will und noch Tipps brauche, dann fahre ich einfach hin und hole mir Qualitätsprodukte aus eigener Schlachtung. www.3xm-metzgerei.de. Du kannst dir vorstellen, mit Fremdsprachen später einmal deinen Lebensunterhalt zu verdienen, weißt aber noch nicht genau wie? Dann komm zum Tag der offenen Tür bei der Vorbeck Schule Gengenbach. Lass dich durch viele interessante Vorträge und Aktionen begeistern und finde deinen Weg in der Vorbeck-Schule Gengenbach. Jetzt am Samstag von 10 bis 16 Uhr. www.vorbeck-schule.de. Codex Club in Aachen. Ja, es geht wieder ins Wochenende. Und donnerstags ist er auch geöffnet. Da heißt es Feierabend, studentenfreundliche Preise. Aber heute am Freitag, wie immer, ab 23 Uhr Live-Übertragung bei Hitradio. Da kommt es dann direkt aus dem Club. Heute Getränke-Spezial. Wodka Lemon 1,50, Warsteiner 1 Euro. Bis 24 Uhr Abi-Spezialpreise. Im großen Club DJ Matrick und Johnny F. Und im kleinen Club DJ Tom und die Abi-Band. Ja, die Abi-Band. Eine Band tritt auf im kleinen Club heute. Heute. Und dann kommt auch der Morgen, der Samstag. Codex Club in Aachen. Die Hitradio-Ohr-Partynacht. ...17 Partys in Aachen, 17 Kneipen. Einmal Eintritt bezahlen, überall dabei sein. Und im Codex, das ist auch dabei, da gibt es einen Shuttle-Verkehr. Bus-Shuttle. Im großen Club ist DJ Matrick und im kleinen Club, da bin ich Nachtschwärmer. Und zwar mit 80er, 90er und Party-Hits. So ist es, genau. Morgen Samstag. Die Hitradio Partynacht. Codex Club in Aachen. Connection complete. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Und allen übrigens schönen Dank, die vergangenen Samstag in Kehlsundheim waren. In der Festhalle. Da war ich ja mit DJ Snooki. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Most of them fleece me every night. Pimping ain't easy, but if you're selling it, 20.55 Uhr. Ja, wie sieht's aus? Oh Gott, ich hasse meinen Job. Das wissen wir ja schon. Komm, tu mal was für mich. Sag mal was für diese Sendung. Komm, mach mal was. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. So, das trägt natürlich wieder zum internationalen Frieden bei uns bei IAR. Oh, jetzt geht der Arsch auf Grundeis, Kumpel. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Noch lauter. Das ist doch echt beknackt. Dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio O. Oh. Ohne Rücksicht. Ohne Kompromisse. Also nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf. Ja, wo sind sie denn, die Potschehändchen? Alle Hände in die Atmosphäre. Alle und Hände. Und wir klatschen im Takt. Ja, ja, ja. Auf geht's nach Schwerer. Ja, ja, ja. Becken. Feiern. Ja, ja, ja. Hey. Wir singen. Friday night, I'm sitting all alone. No one's gonna play with me, I hate to sit at home. Looking out the window, dreaming of a friend who brings this drag to an end. Und das hört der Bass drum. Sepan una cosa. Molto bello, molto bello. Uno che segnala nella pantalone. Levantanze! So if that was here and we're in a bed. One, two, two, push it back. Das ist der Power ins Wochenende. Immer freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr zur Liebe Charlie hier bei Hit Radio. Ja. Oh, ich glaub das einfach nicht. Oh, oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime. The time of my life. And I never felt this way before. Fucking bad. Greetings, loved ones. Hey, yo, John. Baby, let me love you now. Tick tock, tick tock, Zeit ist knapp. finger ring. Geht voll ab, an die Bingo Players. Players! Wie geht's euch noch, Schwimmer? Alles klar? Ich hoffe doch. Hä? Aber bei dem Sohn von meinem Freund Al, der Bud Bundy, da ist ja nicht alles klar. Der ist ja ständig auf der Suche nach einer Freundin. Bud, wie sieht's aus? Ich habe total abgeschlossen mit Weibern. Ja, ja, wissen wir ja. Aber woran liegt's? Frage ich mich. Das kann nur von deinem Vater kommen, oder? Ist es da ein Wunder, dass ich die Zuneigung lockerer Barfrauen suche und mir Pornofilme reinziehe? Überhaupt nicht. Er ist schon gestört, oder? Bud, was? Ich hab Miss Piggy nackt gesehen. Miss Piggy. Ja, das ist ein schwieriger Fall. Wie kann ich dir da helfen, lieber Bud?

21.24 Uhr am Freitagabend. Oh, ich habe gerade mit Errol, ich habe ihn gerade zusammengeschissen sozusagen. Wegen seinem Sohn. Das ist doch keine richtige Erziehung, Errol. Ganz ehrlich. Da glaubst du nicht wundern, wenn dein Sohn neben ausläuft. Hey, hey, was ist dir wichtiger? Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Ein hoffnungsloser Fall. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Das ist der Sound der 90er. You are now about to witness the strength of street knowledge. Das ist eine kleine Reggae-Session. summer reggae. Ja, da kommen Mails. Mal schauen. Der Thomas Kuderer aus Offenburg grüßt alle Bekannte und alle Charlie-Fans. Er war auch in Sundheim. Dankeschön, Thomas. Aber du warst auf einmal weg. Wo warst du? Ja, und dann hatte ich euch besucht im Studio. Wow, wow. Ich glaube, irgendwo aus Friesenheim kam sie her, aus dem Ried dahin. Die Astrid und die Eve aus Schuttern, die grüßen, die sind schon wieder weg, aber die grüßen Siegfried und Tanja vom Gasthaus zum Neff in Friesenheim. Wir haben euch lieb, von Melissa und Angelina. Okay, und jetzt die doofe Witzecke. Jetzt muss ich mal was für die Frauen tun. Weil sonst wird da noch gesagt, ich mache frauenfeindliche Witze. Zwischendurch, aber dann mache ich es wieder gut. Zum Beispiel mit dem hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Autoreifen? Hä? Ladies. Der Autoreifen hat Profil. So. Jetzt haben wir es wieder. Come on over, have some fun. Dancing in the morning sun. Look into the bright blue sky. Ein Name noch. Let your spirit light. Wiggy Time im Hintergrund. Wieso habe ich jetzt so eine Rückkopplung? Ja, Chakra. Ein 20-Jähriger, also ein Greenhorn, will abends einen drauf machen, geht in eine Bar. Dort lernt er eine hübsche 45-Jährige kennen. Sie plaudern, trinken ein paar Bierchen und Sekt. Dann nimmt sie ihn in den Arm, fasst ihn in den Schritt und haucht ihm ins Ohr. Sag mal, Schatz, hättest du mal Bock auf Sex mit Mutter und Tochter zusammen? Er natürlich Feuer und Flamme und sie fahren zu ihr nach Hause. Sie schließt die Tür auf, macht das Licht an und ruft in die Wohnung. Mama, bist du noch wach? Der hat gedacht, die Tochter wäre da, das ist die Mutter. Das ist ja sagenhaft. Hallo Nachtschwärmer! Das ist der Wahnsinn ins Wochenende. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Radio Ohr. Dein Sender. Kick Buttowski. Schulter. Cool. Krass. Ab geht's. Kick ist alles okay? Ja. Bienvenido, Shalom. Welcome, hello. We'll be right back. ausgemacht. Wer war das denn? Finger weg vom Radio. Denn wir wollen, dass du einschaltest. Van Halen. Oh, langweilig? Dann drehen Sie doch mal richtig auf. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Waren für uns nicht vorgesehen.

Da geht's wieder ab heute Nacht Schwärmer. Heute Freitag im Codex. Heute ist zu allem hin noch eine Abi-Party. Und die Abi-Band spielt im kleinen Club. Dazu noch DJ Tom im kleinen Club und im großen Club DJ Matrix und Johnny F. Und da kommt's ja live kurz nach 23 Uhr. Und zwar bis 24 Uhr Abi-Spezial, Wodka, Lemon 1,50, Warsteiner 1 Euro. Wo gibt's das? Sonst noch? Und morgen Samstag Nachtschwärme. Codex Club in Aachen. Die Hitradio Party Nacht in Aachen. 17 Lokale. 17 Partys. Einmal ein Trip bezahlen. Und ich bin auch dabei, nach Schwimmer im kleinen Club im Codex bin ich. Mit 80er, 90er Party, Freestyle, Reggae und so weiter. Alles klar. Morgen Samstag. Und dann Freitag, den 27. April, darf ich schon mal vorankündigen nach Schwimmer im Codex. Codex Club in Aachen. Topmodel. Codex Next Topmodel. Action- und Fotoshooting mit Michael Rehler. Kopflos, der Friseur. In Zusammenarbeit mit Kopflos, dem Friseur. Und zwar werden da Models gesucht für die Kopflos-Modenshow im Mai dieses Jahres. Also Ladies, macht euch ran da. Wow, was für ein geiles Programm, ey. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy, da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an, Action total. Toll, was? You've got their power, you've got their power, you've got their power, you've got their power. Uhr 53 nach Schwärmer. Na, alles klar, ist schon bereit zum Weggehen. Aber wer auch nicht, bleibt zu Hause, macht gar nichts.

me a present, DJ, tonight. Das ist der Sound der 90er. Ikero Puta. Die Kiero, das war in den 90ern der Überhammer Nachtschwärmer in der Techno-Runde. 22 Uhr und eine Minute. Das ist die richtige Nachtschwärmerzeit, genau. Die Kiero Butter. Die Kiero, die Kiero, die Kiero Butter. Die Kiero Butter. Dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, Quiero puta. Super. Puta. Puta. Puta. Puta. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. We gonna party and we gonna have a good fucking time. If you don't wanna party, get the fuck out the club. I don't wanna hear no bullshit. I just wanna see ladies dancing with fellas. Ladies, if a guy comes up to you, show him love, get him to have a good time tonight. All these people over here, I want them to come down here and party with us on the dance floor. Stop bullshit. Detroit, a lovely city. hands up for Detroit, a lovely city. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit gris te dit monde, et qui dit famille dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, en dorsaux de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Put your hands up for Detroit. Put your hands up for Detroit. Put your hands up for Detroit. A lovely city. Anger. Anger. Alors. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes viennent pas seuls. Da grüße ich so ganz nebenbei alle Eltern, die im weißen Sonntag Stress sind. Et qui dit fatigué, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Hit Radio Nachtschwärmer Spezial. Und muss ich für die, mache ich für die Kollegen hier aus dem Haus, die wir gerade hier, dann machen wir mal was Spezielles, ja. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Und zwar die Sarah. Für die Sarah ist das jetzt. I'm sorry for the state that I put you through. Sorry for the issues on trust. I just see by myself. again, cause I want so much more. Baby, let's take it slow, just at least till your heart is sure, cause I know it's still sore. Girl, I promise that this time around, you ain't never built up wall. After you've been hurting, then the next person comes along. You wait so quick to go believing in love, cause you don't wanna hurt again. I know that you love me. I know I can change. If you trust me, won't be the same. You give me another chance to show you. Das ist ja wunderbar. Da habe ich schon die erste Einladung zum Kuchen. Weißen Sonntag am Montag. Dankeschön, Yvonne. Ja, ich habe gerade geforscht, warum ich mir hier Unterbrechungen bei dem einen Laptop habe. Aber ich habe ihn. Du bist einfach das Problem, er. Du bist mit denen es Probleme gibt. Nein, du bist es und du kriegst es gleich Ärger. Wenn du das tust, sage ich dein richtiges Alter. Oh, Peggy, sag du was. Du tust mir leid, hä? Der Staat müsste uns unbedingt unterstützen. Ich meine, wenn der nicht behindert ist, wer dann? Ja, das sehe ich auch so. Wer dann? Radio. DJ. Ha llamado al 16. Este número está siendo ocupado. Por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Bolero! This International Big Mega Radio Smasher. Soulja Boy, tell me. I got this new dance for y'all called a Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm finna. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman that. Now why me you crank that soul? Now why me you crank that soul? Now why me you crank that soul? Now why me you crank that soul? Now what? Time of my life, and I never failed this way before.

www.galabau-hügle.de. So, das war die Werbung. Hier ist wieder euer Charlie 2000. Übrigens dem einzigen Mann, bei dem man vom Zuhören schwanger werden kann. Ein Moderator, der meiner Ansicht nach ja übrigens rezeptpflichtig sein sollte, weil er konstant die zulässigen Schleim- und Laberwerte überschreitet. Dankeschön. Keiner ist mehr vor ihm sicher. Charlie 2000. Ein Mann, der einfach alles kann. Hat die Lizenz zum Schunkeln und trägt sein Gehirn geschüttelt, nicht gerührt. Achtung, Hochspannung. Party-Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Attention! Avicii, Nachtschwärmer, Spezialsong. Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention. We're taking over. Und hier sind die beiden, das sind eigentlich die beiden ziemlich meistgespielten Songs der 90er. Super, Snap und Dr. Alban. Yeah, danke. Schmerzlos nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, ist das klar? absolut göttlich, ja? ACDC und Yes. Yeah! Die doofe Witze-Ecke. Jetzt geht es rund, sagte der Papagei und sprang in den Ventilator. Ja, den wollte ich gar nicht bringen. Wie heißt ein übergewichtiger Vegetarier? Das ist eine Biotonne. Eine Biotonne. So, jetzt habe ich noch was. Eine etwas dicke Frau geht zur ersten Untersuchung zum Frauenarzt. Also die war schon so dick, das war schon richtig. Jetzt ist meine Musik aus. Aber da machen wir so. So, einfach zurückgespult. Also zum Frauenarzt. Und dieser erklärt ihr den Stuhl, um wie sie sich darauf zu setzen hat. Nach einer halben Stunde ist sie oben gesessen. Und spreizt schön die Beine. Der Arzt dreht sich zu ihr um und schaut sie eine Weile an. So, liebe Frau, und nun furzen Sie. Sie gehört das zur Behandlung? Nein, zu meiner Orientierung. Abendsblasmusik. Stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio Ohr. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. So, und jetzt machen wir 80er Italo Spezialo für die Yvonne. Und für alle anderen Nachtschwärmer. Vamos a la playa.

diggin', keep me rockin' the house, keep me fixin' the mix. All the party people, they be comin' out in the night. We're gonna get you moved and make you feel alright. Like girls, like guys, we go out in the day. Ain't nothing going down in the meantime anyway. Echt schade, dass ich raus muss wegen der Werbung nach Schwimmer. Das waren die Italo Top Hits. Und das könnte ich auch 2 Stunden noch so weitermachen. Radiorama, Change to Desire. Kano war dabei und so weiter. Das muss ich nochmal wiederholen irgendwann. Ja. Den Regler nicht runter. Ja, für viele Leute bedeutet das Erinnerungen, auch für mich. Okay, ich muss nach Schwimmer. Verdammt, die Werbeunterbrechung kommt direkt auf uns zu. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Noch 12 Sekunden. 11, 10. Wolf, verstärken Sie den Defensivschirm. Nice, Sir. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich. Also, dranbleiben. Eine alte chinesische Weisheit besagt, das Dunkle haftet am Licht und vollendet so dessen Helligkeit. Licht ist nicht gleich Licht.

Alles klar, Nachtschwärmer. Ich hab 22.53 Uhr meine Zeit. Ist bald um. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, 4. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Radio, Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Jetzt gebe ich nochmal richtig Gas. Das ist ja wahr. Denn jetzt kommt's knüppeldick! Schräger! Komischer! Lauter! Put the fucking mic on! Mic is on! Joe crack the dawn, I want you! Mein Freund Al und Damenschuhverkäufer, wir machen jetzt gleich Feierabend. Was machst du noch, Al? Wo gehst du noch hin? In eine Bar mit potthässlichen Frauen. Light of night. Know this. This is Radio On. When you want to have a party, Jay's Music Entertainment. The music you need. Nicht fragen. Wieso nicht? Einschalten. Have something that dog sei in. Und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt Anna blowing in. Hat ein grünes Reckerl an, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer Uhr. bin ich schon da. Wochenlang plag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Ich will wieder heim. Ich fühl mich doch so allein. Brauch kein Groß. Allen ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Ich will heim und fürst. Bis kommenden Freitag. In der Zeitung, da haben's geschrieben. Dort gibt's eine Szene, da muss hin. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Rennen mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg gebohren. Sag mal da! Ich fühl mich da so allein. Brauch keine große Welt. Ich will heim nach Fürstenfeld. Und das war's jetzt wirklich. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H, I am. Hey, I know my love and love this record and me, I'm on it, vole, vaya. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Tina Menzinger. Die Feuerkraft des internationalen